Erster, wenn du mit einem Herrscher isst, achte genau auf ihn. Zweiter, kontrolliere deinen Hunger, wenn du gerne sehr viel isst. Dritter, wünsche dir nicht sein feines Essen. Es könnte eine Falle sein. Vierter, arbeite nicht zu hart für Reichtum. Sei klug und lass das sein. Fünftes, Geld ist schnell weg. Es bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt fort. Sechster, ISS nicht bei einem geizigen Menschen. Wünsche dir nicht seine leckeren Speisen. Siebter, er denkt nur an die Kosten. Er sagt, ISS, aber er meint es nicht. Achter, du wirst das Essen wieder ausspucken. Deine netten Worte waren umsonst. Neunte, rede nicht mit einem dummen Menschen. Er lacht nur über deine klugen Worte. Zehnter, verschiebe keine alten Grenzen. Nimm den Weisen nicht ihr Land weg. Elfter, Gott ist ihr Beschützer und er ist stark. Er wird gegen dich kämpfen. Zwölfter, höre gut zu und lerne gerne dazu. Öffne dein Herz für kluge Worte. Dreizehnter, erziehe dein Kind streng. Wenn du es bestrafst, wird es nicht sterben. Vierzehnter, du bestrafst es mit dem Stock. Aber du rettest sein Leben vor dem Tod. Fünfzehnter, mein Sohn, wenn du klug wirst, freue ich mich sehr. Sechzehnter, ich bin glücklich, wenn du die Wahrheit sagst. Siebzehnter, sei nicht neidisch auf schlechte Menschen. Habe immer Respekt vor Gott. Achtzehnter, dann hast du eine gute Zukunft. Deine Hoffnung wird bleiben. Neunzehnter, höre zu, mein Sohn, und sei weise. Gehe immer den richtigen Weg. Zwanzigster, sei nicht bei Leuten, die zu viel Wein trinken oder zu viel essen. 21. Wer nur trinkt und isst, wird arm. Wer nur schläft, trägt bald Lumpen. 22. Höre auf deinen Vater. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt ist. 23. Suche die Wahrheit und behalte sie. Lerne Weisheit und Klugheit. 24. Der Vater eines guten Sohnes freut sich sehr. Ein weises Kind macht glücklich. 25. Dein Vater und deine Mutter sollen stolz sein. Deine Mutter soll sich freuen. 26. Mein Sohn, höre auf mich. Schau dir genau an, wie ich lebe. 27. Eine fremde Frau ist wie eine tiefe Grube. Sie ist eine Gefahr. 28. Sie wartet wie ein Räuber. Sie bringt viele Männer dazu, untreu zu sein. 29. Wer hat Schmerzen und Streit? Wer hat rote Augen ohne Grund? 30. Das sind die Leute, die lange beim Wein sitzen. Sie suchen starken Alkohol. 31. Schau den Wein nicht an, wenn er rot leuchtet. Er sieht im Glas schön aus. 32. Aber am Ende beißt er wie eine Schlange. Er ist giftig wie eine Natter. 33. Deine Augen sehen dann seltsame Dinge. Du sagst dann dumme Sachen. 34. Du fühlst dich wie auf dem Meer. Du schwankst wie auf einem Schiffsmast. 35. Du sagst, man hat mich geschlagen, aber ich spüre nichts. Ich will mehr Wein.